Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir fangen mit einer neuen Woche an und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir fangen an, wie immer montags, mit einer freien und offenen Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Nummer für euch 0800 220 50 50 oder meldet domian@wdr.de. Der erste Anrufer, der heißt Jens. Und Jens ist 21. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jens. Ja, um was geht's? Ja, und zwar, es geht also um mein Thema, das lautet halt, ja, Magersucht unter Männern. Und ich leide auch schon einigen Jahren darunter. Also ja, sprich, das ungefähr so über 12 Jahren. Über 12 Jahre magersüchtig. Ist ja bei Männern immer noch eher ungewöhnlich, aber mittlerweile auch verbreitet. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, die Unterzahl ist, oder die Tendenz so schwarzen Unterzahl ist da halt ziemlich hoch. Ja, seit 12 Jahren sagst du, du bist magersüchtig, das heißt, du bist nicht bulimisch erkrankt, du brichst das Essen nicht. Doch, das ist auch, das kommt auch mit dabei. Das ist auch dabei, ja. Wie viel wiegst du im Moment, Jens? Im Moment wiege ich gerade so 45 Kilo bei 1,75 Meter. Oh ja, das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Wie geht es dir? Ja, also mittlerweile körperlich, es geht so, sagen wir es mal so. Also es ist halt gemischt, je nachdem. Also 45 Kilo bei 1,75, das stelle ich mir schon so vor, als da ist man schon schwach, da kann man nicht so viel machen mehr. Ach doch, das ist eigentlich schon, also ich mache auch viel Sport, ja. Das geht noch. Ja, das geht schon. Was überwiegt denn? Das einfache Nicht-Essen oder das Erbrechen? Das ist beides. Das ist beides. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Heute Abend. Heute Abend? Ja. Und was hattest du vorher gegessen? Wie viel? Sagen wir es mal so, also es war verhältnismäßig zu, ich sag's halt einmal, in Klammer zum normalen Mensch ziemlich wenig. Mhm. Ja, sag mal, also so ein Beispiel. Ja, gerade halt einmal einen halben Brötchen und dann halt noch zwei, drei so Schöpflöffel voll mit einer Suppe. Ach so. Ja. Und dieses Wenige hast du dann schon wieder erbrochen. Ja. Das ist also bei dir nicht so ein Fressanfall, dass du unendlich viel in dich hineinstopfst, nein, um das dann wieder zu erbrechen, sondern schon diese Kleinigkeiten kannst du nicht bei dir behalten. Magst du nicht bei dir behalten. Ja. Mhm. Was kannst du denn noch bei dir behalten? Bei welchen Speisen hast du noch so ein Gefühl, dass du sagst, okay, das ist ja tragisch? Bei gar keine Speisen. Gar nicht. Ja, gerade, nein. Gar nicht mehr. Also ein Joghurt geht auch nicht mehr. Nein. Ein Apfel? Auch nicht. Auch nicht mehr. Hm. Nee. Was machst du von Beruf oder gehst du noch zur Schule oder studierst du? Von Beruf bin ich momentan arbeitssuchend. Hm. Was hast du gemacht vorher? Ich hatte 2 Ausbildungen angefangen zum Straßenbauer. Zum Straßenbauer, das ist natürlich ein Beruf, wo man richtig kräftig sein muss, ne? Ja. Und das ist, ja. So, wenn du das deine ganze Pubertät über hattest, da müssen doch dann auch deine Eltern darauf aufmerksam geworden sein. Ja. Wie sind die damit umgegangen, als du junger noch warst? Also am Anfang, die haben das dann, also, ja, am Anfang war ich ja noch ziemlich dick. Oder was heißt die, ja, mollig dann halt. Und dann haben sie gemeint, ja, also es könnte, weil meine Mutter, die hatte da halt sämtliche Freunde auch, ja, das heißt Freunde, ja, Bekannte halt von ihr, die litt auch unter Magersucht, wobei in der Klasse war. Und ihre Tochter wird dann halt, auf gut Deutsch gesagt, vererbt bekommen. Und da hat meine Mutter dann halt die Warnsignale von ihrer Freundin da dann halt, ist sie da dann halt aufmerksam geworden. Und was hat man mit dir gemacht? Also erst hat halt meine Mutter mich dann halt mal, als das dann halt immer öfters wurde, als man auch sehr, dass ich rabiat abgenommen hat, hat dann meine Mutter gemeint, ja, also ich vermute, dass du so weitermachst, neigst du da noch zu Magersucht. Dann habe ich mich dann halt, ja, dummerweise dann halt im Internet zum Thema Magersucht dann halt mal ja, ausfindig gemacht. Ja. Da habe ich gedacht, ja, also wo das dann drin gestanden ist, ja, ja, eigentlich ist das ja ziemlich gut. Da profitiere ich eigentlich ja davon, dass man was essen kann, beziehungsweise hungern kann und dann noch abnimmt. Mhm. Bist du denn durch deine Mutter zu einem Arzt dann mal gekommen? Ja, das bin ich gekommen. Auch bei mehreren, also das ist auch so, dass ich jetzt auch etliche Ärzte schon gewechselt habe. Also du hast als Jugendlicher warst du schon mal in ärztlicher Behandlung und Betreuung, ja, und auch jetzt in letzter Zeit auch schon mal? Ja. Aber es hat alles nichts genutzt? Nein. Gar nichts? Mhm. Wie lange warst du schon warst du auch schon mal in einer Klinik? Ja, da war ich dann halt, ja, also 8 Wochen im Ganzen. Mhm. Hatte sich denn der Zustand da ein wenig stabilisiert oder gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, nee. Wie soll es weitergehen, Jens? Ja, es ist schwierig. Ja, das ist die entscheidende Frage. Wie soll es weitergehen? Du bist 21 Jahre alt, 12 Jahre magersüchtig. Da hast du deinem Körper schon sehr viel zugemutet. Das hält ein Körper, auch ein junger, gesunder Körper, natürlich nicht endlos aus. Ja. Dann kommt dann auch noch halt auch dazwischen, also dass ich extrem sportsüchtig bin, also dass dann nicht mehreren. Ja, das ist häufig, dass Leute dann so eine Kombinationssucht haben. Mhm. Wie soll es weitergehen? Ja, also ich habe jetzt auch öfter schon dran gedacht, auch mit meinem Psycholog habe ich dann auch dann letztes Mal darüber geredet. Du hast im Moment einen Psychologen? Ja, habe ich. Bist du richtig in einer Therapie im Moment? Ja, ich bin richtig in einer Therapie. Wegen dieser Essgestörtheit? Ja, genau. Und du hast gesagt, du hättest mit deinem Psychologen darüber geredet? Und? Ja, und zwar wegen dem Thema, also eine stationäre Therapie. Ja. Also nochmal, das hast du ja schon mal hinter dir. Ja. Wärst du denn dazu bereit? Also momentan, ich bin hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich. Was reißt dich denn weg von der Idee? Was in dir sagt, nein, ich will das nicht machen? Ja, ich glaube, wie bei vielen Magersüchtigen eigentlich, dass du dann halt weißt, ja Mensch, du hast dann halt die Kontrolle nicht mehr, also übers Essen und so, und jetzt warst du dich und jetzt musst du halt quasi das machen, weil die andere wollen, dass dir es besser geht, beziehungsweise, ja. Ist klar. Möchtest du denn... Ich denke mir, dass dein Leben auch gerade nicht sehr schön ist, weil sich alles ums Essen dreht. Alle Gedanken, das ganze Leben ist konzentriert, was nehme ich zu mir, was nehme ich nicht zu mir, wann nehme ich was zu mir, wann treibe ich Sport und so weiter. Möchtest du ein normales Leben haben? Hast du eine Sehnsucht danach, auch wie andere junge Leute in deinem Alter zu leben? Ja, das habe ich schon. Hast du, wie sieht denn dein Leben so aus? Hast du eine Freundin? Freunde habe ich ganz wenig, das ist auch noch mit dem Grund, wo mich dann auch natürlich dann auch noch mit reinzieht, extrem. Das heißt, du bist viel alleine? Ja. Hast du eine Freundin? Eine Freundin, ja. Hast du? Also eine Partnerin? Ja, und die unterstützen mich auch total. Was heißt das? Ja, also sie unterstützen mich auch, wo sie kann. Ja, was? Wie macht sich das deutlich, das Unterstützen? Was sagt sie? Ja, also sie will auch, dass ich auf jeden Fall eine Therapie, also stationäre, mache. Und sie gibt mir da volle Unterstützung dabei. Pass mal auf, Jens, ich finde auch, dass das die einzige Alternative ist, die du hast. Ja. Natürlich, du hast eine Suchterkrankung. Ja. Und natürlich ist das für einen Suchtkranken erstmal nicht schön, dann in Abläufe hineinzukommen, die wieder seine Sucht sind. Ja. Das ist bei einem Drogenabhängigen ganz genauso. Aber wenn du für dich entscheidest, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann musst du dich halt auch so programmieren, dass du sagst, das muss ich aushalten. Denn die Alternative ist, wenn du das nicht machst, dass du mit deinem Leben immer und mit deiner Gesundheit auch immer mehr vor die Hunde gehst. Ja. Es von alleine wird es in den allermeisten Fällen nicht besser, sondern viel schlimmer. Und die Erfahrung hast du ja auch gemacht. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Du hast es jetzt dein ganzes Erwachsenenleben und Pubertätsleben hinter dir. Ja. Du hast ja auch hier angerufen, um wahrscheinlich auch meine Meinung zu hören. Ja, genau. Und ich sage das immer gerne, immer wieder mal in Gesprächen, wenn es um diese Erkrankung geht. Ich hatte diese Erkrankung vor vielen Jahren auch mal. Ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, wovon du sprichst. Sie oder darf ich du sagen? Du kannst du sagen. Okay. Ja, okay. Ich sage, hattest du das auch? Ja. Ach so, wusste ich gar nicht. So. Und deshalb weiß ich genau, wovon du sprichst. Mhm. Und ich sage dir auch nicht leichtfertig irgendwas. Ich weiß auch, dass es sehr schwer ist, den Schritt heraus zu gehen. Ja, weil wie gesagt, also meine Angst ist dann halt ziemlich groß, weil klar, wenn es dann halt so Umfeld hast, dann heißt dann halt immer halt bloß, ja, also du als wenn du halt Essstörungen hattest, wirst du dann halt nicht dick, dann wird dein Körper automatisch so programmiert sein, dass du halt dann nie Fettpolster oder so wie andere in Anführungszeichen ansetzen. Ja, das ist ja alles Quatsch. Das ist ja alles Quatsch. Es geht jetzt darum, du musst für dich eine Entscheidung treffen. Ja. Du musst für dich eine Entscheidung treffen, ich will aus diesem Teufelskreis raus und ich will ein normales Leben leben und will ein relativ normales Verhältnis zum Essen kriegen. So ganz normal wird das nie, aber relativ normal. Ja. So. Und da muss man dann halt auch erstmal ein paar bittere Schritte unternehmen. Das fällt einem nicht so einfach in den Schoß. Ja. Aber wie gesagt, wenn du das nicht tust, garantiere ich dir, dass es dir immer und immer und immer schlechter geht. Ja. Du hast eine Freundin, das ist doch schon mal eine tolle Sache. Mhm. Du hast jemanden, der dir beisteht. Du kannst es für dich und auch deine Freundin, auch für eure Beziehung tun. Denn wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Schon? Ja, das ist schon seit 8 Jahren. 8 Jahre schon? Ja, 8 Jahre schon. Ja. Also eine richtige Beziehung führt ihr? Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist ein großes Glück, dass du jemanden hast an deiner Seite. Ja. Also ich möchte dich, kann und möchte und will dich nur dazu ermutigen, etwas zu unternehmen, Jens. Mhm. Und auch wenn es dir anfänglich unangenehm erscheint und sich auch etwas da in dir dagegen strebt, da musst du dann durch. Das geht nicht anders. Ich sag dir, wenn du es hinterher, wenn du deine ersten Erfolgserlebnisse hast, ist das grandios. Ja. Und wenn du irgendwann auf dem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich habe es im Griff, ich habe es geschafft, bist du ein neuer Mensch. Ja. Das ist wie ein neuer Lebensabschnitt, wie ein neuer Lebensanfang. Mhm. Also du bist in psychologischer Betreuung. Das heißt, ich brauche dir meine Psychologin nicht anbieten zum Gespräch noch, oder möchtest du das noch? Ja, also wenn das gehen würde. Natürlich, sehr gerne. Gar kein Problem. Da war ich sehr dankbar. Ja, so, meine Psychologin genannt ist die Simone. Mhm. Du legst auf, die Simone ruft dich zurück. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft für das Durchhalten jetzt der nächsten Schritte und vor allem und appelliere nochmal, mach es. Ja. Mein Lieber, du legst auf und die Simone ruft dich an. Ja. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und ich finde deine Sendung echt stark, mach weiter so. Sehr nett, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So Freunde, morgen ist Themennacht. Morgen ist bei uns Themennacht. Morgen heißt das Thema verführt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von anderen schon mal verführt worden sind zu vielleicht zum Beispiel einem Verbrechen, zu einer ungewöhnlichen Sexpraktik oder zu einer peinlichen Aktion. Und ich würde natürlich auch gerne mit Leuten reden, die selbst jemanden zu irgendetwas verführt haben, zu was auch immer. Verführt ist unser Thema morgen und wir immer ab 0 Uhr anrufen oder rund um die Uhr mailen. Heute wie immer offen und hier ist der Dennis und Dennis ist 17. Guten Morgen, Dennis. Ja, hallo Dennis. Hallo. Erstmal ein Lob an deine Sendung. Ich höre dich regelmäßig, außer freitags, weil ich da kaum Zeit habe. Du bist auf der Rolle. Da bin ich ja auf der Rolle ab und zu. Nein, aber jetzt zu meinem Thema. Ja. Ich habe vor kurzem bei meinem Vater gewohnt. Mein Vater ist Alkoholiker, trinkt regelmäßig, also nicht nur 3 oder 4 Flaschen Bier, richtig harte Sachen, Wodka und Korn. Mhm. Lange schon? Bitte? Lange schon? Ja, schon lange. Mein Vater geht zwar auch regelmäßig seiner Arbeit nach, aber ich habe einen Nebenjob, muss früh raus in der Woche und am Wochenende. Mhm. Nee, wie lange trinkt er schon, meinte ich? Er trinkt jetzt schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Ja, und wirklich schlimme Sachen halt und harte, und bei ihm ist das schon so. Er kennt auch keine Grenzen. Er geht zwar arbeiten, deswegen trinkt er auch oft, aber wenn er halt was getrunken hat, dann ist immer auch öfters bei uns im Haus die Polizei. Oh. Er wird aggressiv mir gegenüber. Gibt es noch andere Leute da in dem Haus? Ja. Wen? Die Nachbarn, aber die rufen dann die Polizei an. Ja. Er wird aggressiv, er nimmt Leute mit in die Wohnung, die, also jetzt sag ich mal, ja, also Leute von der Straße so, trinkt mit denen. Mhm. Ich Ich war mal ein Wochenende nicht zu Hause, dann haben die bei mir im Zimmer übernachtet. Also wildfremde Leute oder was? Wildfremde Leute, ja, die hat er dann bei mir schlafen lassen. Und du hast alleine mit deinem Vater gewohnt oder gab es da noch einen? Mein Vater alleine. Keine Mutter, keine Geschwister? Nee, meine Mutter ist mit ihm getrennt, ja, weil er sie geschlagen hatte. Mhm. Oder das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, und bei mir sind Sachen weggekommen, habe mich nicht mehr so wohl gefühlt. Dann gab es noch Probleme zu meiner Sexualität, weil ich bin schwul. Mhm. Hab einen Freund. Mhm. Mein Vater hat auch dazu gesagt, wenn er das mal rausbekäme, dass es stimmt, was er erfahren hatte, dass ich homosexuell bin, dann wäre ich nicht mehr sein Sohn. Ich würde meine Sachen packen und meine Sachen würde er mir hinterher schmeißen. Hat das rausgekriegt? Hat es rausbekommen über drei Bekannte, die auch bei uns in der Ortschaft wohnen. Bei uns ist es eine kleine Ortschaft. Hat er dich rausgeschmissen? In Bremen, ja. Und also er hat dich rausgeschmissen und seitdem bist du nicht mehr da? Nein, hat mich rausgeschmissen. Jetzt vor kurzem? Vor kurzem, vor einem Monat. Mhm. Jetzt wohne ich bei meinem Freund. Mhm. Der hat eine eigene Wohnung oder bei den Eltern? Der hat eine eigene Wohnung, bin bei ihm abgehauen. Ja. Und ja, das Problem ist jetzt, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wo ich Hilfe bekomme, weil eine eigene Wohnung kann ich noch nicht nehmen. Mhm. Unter 18 Jahre, unter 25 Jahre kriegt man keine staatliche Förderung, wenn man jetzt nur einen Nebenjob hat, weil mein Vater halt genug verdient und er eigentlich für mich aufkommen müsste. Er hat das Sorgerecht. Er macht es aber nicht, weil er mit mir nichts mehr zu tun haben will. Mhm. Und jetzt hat mein Freund mich aufgenommen. Er ist für mich ein Vaterersatz. Bitte? Er ist 36. Er ist 36. Mhm. Er ist 36. Er tut für mich sehr viel. Er ist fast wie ein Vater zu mir, wirklich. Mhm. Ich liebe ihn auch, aber dann gibt es noch ein anderes Problem. Nämlich? Das, weil ich vor 6 Monaten HIV-Test hatte. Mhm. Und der ist nicht so gut positiv und. Moment, der ist nicht so gut? Du bist HIV-positiv. Positiv, der ist nicht so gut und ich habe zwar bis jetzt mit meinem Freund auch geschlafen, aber geschützt und mein Freund meinte aber jetzt, weil ich mit ihm 9 Monate zusammen bin. Lass mich mal eben unterbrechen. Weißt du, wo du dich infiziert hast? Ich habe die Vermutung bei 2 Leuten, aber eine Vermutung ist nicht 100% und deswegen muss man ja auch aufpassen. Ja, hast du dich denn nicht immer geschützt? Nein, nein. Warum nicht? Ja, das ist jetzt ein Fehler von mir halt. Weil es halt ohne hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und natürlich, aber gerade auch in der schwulen Szene ist das doch nun wirklich eine Binsenweisheit seit langen Jahren schon. Er meinte, er hat mir dann einen Test vorgelegt. Der damalige Geschlechtspartner? Ja, ich hatte einen vorgelegt und dann hat er mir gesagt, okay, na, wie man ist dann jung und leichtsinnig und dumm. Ja, und dann habe ich aber von jemand anders noch rausgekommen über den Chat, dass er halt einen Test, dass er positiv wäre, dass der Test gefälscht wäre. Dass er halt das Datum geändert hätte und er eigentlich positiv ist, nur... Das heißt, er hat dir falsche Tatsachen vorgespielt? Er hat falsche Tatsachen vorgespielt. Und du hast dich tatsächlich dann wahrscheinlich bei diesem Menschen oder bei dem anderen infiziert? Bei dem. Bei dem. Infiziert. Und dann war ich fertig mit das wurde bei mir im Krankenhaus festgestellt. Ja. Ich meine, da könnte man diesen Mann sogar anzeigen, wenn das so gelaufen ist, wie ja, du festgestellt hast. Ja, halt, nur es ist auch rechtlich gesehen, weiß ich nicht. Die Ärzte meinten ja, man kann es nicht so jemand nachprüfen. Das ist sicher alles schwierig, ja. Ist alles schwierig halt. Und so, jetzt bist du HIV-positiv und dein Freund, dein jetziger Freund? Mein Freund, mit dem habe ich bis jetzt auch Geschlechtsverkehr gehabt, aber halt geschützt. Aber er meint jetzt, wir sind 9 Monate zusammen. Hm. Und er hat mich gefragt, oder er hat jetzt auch mal Lust halt ohne auszuprobieren, weil er sagt, wir sind 9 Monate zusammen. Was ist denn? Der weiß aber, dass du HIV-positiv bist? Nein. Ach, der weiß es nicht? Ich habe ja eben Angst, ihm das zu sagen, weil ich habe Angst, ihn zu verlieren. Weil ich verstehe. Er ist momentan der Stützpunkt, auch der mich noch hält. Ich verstehe. Ich habe früher, wo ich keinen Partner hatte, ich bin regelmäßig zum Arzt gegangen. Und so weiter. Und er gibt mir halt so einen gewissen Lebens... Hast du denn das Gefühl, dass zwischen euch schon eine gute, auch solide Liebe ist? Nein, also... Oder ist er eher scharf darauf, dass du so viel jünger bist und... Ja, das kann auch sein. Die Vermutung hast du. ja, halt auch schon was älter. Gut, ich habe nichts gegen Ältere, weil ich werde auch irgendwann mal älter. Und ja, darum geht's ja nicht. Ich will es ja nur mal rauskriegen. Genau. Ja, schwierige Situation. Insofern, weil du Angst hast, da rauszufliegen, wenn er... Ja, wenn er jetzt, wenn ich jetzt... Und dann hängst du in der Luft. Also, ich finde es, Dennis, ich finde es eine moralische Pflicht, dass man das sagen muss. Vor allen Dingen, man muss das jetzt habe ich ja mich geschützt mit ihm, nur er will jetzt ohne und jetzt habe ich, ich muss ihm das ja sagen. Ich kann jetzt du musst es sagen, machen. Ja, du musst es sagen. Verpflichtet. Und wenn ich ihm sagen würde, ja, das und das habe ich, dann habe ich Angst, ihn zu verlieren. Und dann, das habe ich verstanden. Dann schmeißt er mich auch raus. Aber das weißt du, aber das weißt du ja noch nicht. Nein, aber ich weiß es nicht. Du hast die Vermutung, oder? Ich habe meinen ersten Partner auch verloren durch. Mhm. Also, dennoch, Dennis, finde ich, dass du da mit offenen Karten spielen musst. Ja. Ich finde, das ist eine Verantwortung, die du auch anderen Menschen gegenüber hast. Unbedingt. Die man auch tragen muss, vor allem. So, jetzt, was ich aber nicht ganz glauben kann, und da würden wir dich gerne noch im Hintergrund beraten. Ich weiß von ähnlichen Fällen, wie du sie gerade geschildert hast. Du bist 17 Jahre alt, die Situation zu Hause ist katastrophal. Der Vater ist auch verdient ganz gut. Es gibt, ja, also verdient, ja. Na okay, es gibt Möglichkeiten, dass man auch dich unterstützt bei der Wohnungssuche oder bei der Finanzierung eines Zimmers. Ja. Da würden wir dich gerne, da würde ich dich, das ist jetzt ein Spezialfall, da würde ich dich gerne im Hintergrund beraten lassen von meiner Mitarbeiterin. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich der klare Weg, wenn du deinem Freund sagst, was los ist. Vielleicht ja. ist die Liebe auch bei uns in Sachsen, weil das ist eine kleine Ort. Ja, ja, das ist ein bundesweit geregelter, ja. Ja. Ja. Dann vielleicht sagt dein Freund, okay, dann arrangieren wir uns beide eben und wir sehen uns vor und das es gibt tausende von Paaren, wo einer positiv ist und der andere nicht und das funktioniert wunderbar. Wenn er aber dann zurückschreckt, dann kannst du ihn eigentlich auch vergessen. Dann ist es wirklich nur scharf. Ja, ein Freund wollte mir jetzt dabei helfen. Aus Duisburg habe ich ja jemand kennengelernt. Mhm. Der wollte mir jetzt dabei geholfen haben. Und der ist auch so nett und der hat auch kein Problem damit. Den habe ich das gesagt, dass ich positiv bin. Und der hat kein Problem. Ja. So. Also auf jeden Fall klaren reinen Wein einschenken, das ist das eine. Und das andere, wie du finanzielle Hilfe kriegen kannst, um dich selbst zu finanzieren, also eine eigene Wohnung zu finanzieren, würde ich gerne, dass du auflegst und wir dich wieder anrufen und dann wird meine Mitarbeiterin mit dir darüber sprechen. Dann wollte ich nur noch mich bedanken. Mach weiter so und ob ich vielleicht ein Autogramm kriegen könnte. Sehr gerne. Dann gibst du meiner Psychologin gleich deine Adresse und dann schicken wir dir eins. Gut, danke. Okay? Lieber Dennis, toi toi toi, alles Gute und hoffentlich gelingt alles auch, so wie du es möchtest. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Hier ist Stefan. Stefan ist wie alt? 43. 43, ja, hallo. Hast du nicht fast 34 gesagt? Toll, ja. Stefan, um was geht's? Ja, ich hatte gerade den Beitrag über den jungen Herrn gehört, dass er also eine Magersucht hat. Und ich denke mal, ich habe auch genau das Gegenteil. Ja, ich habe das Gefühl, ich esse mich irgendwann zu Tode. Wie viel wiegst du? 135 Kilo und es wird auch immer mehr. 135 Kilo, wie Größe? 1,85. 1,85. Ist schon eine ganze Menge 135. Oh ja. Ja. Seit wann ist das so? Ich denke mal, ja, so 3-4 Jahre. Hat das einen Grund? Ich denke mal, es sind viele Gründe. Erstmal, weil ich mich selbst nicht mag. Warum magst du dich nicht? Ja, weil ich schon immer übergewichtig war und hatte immer das Gefühl, muss... Aber vorher nicht so schlimm wie jetzt? Ja, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss mithalten mit anderen Leuten, mit anderen Personen. Wie viel hast du denn gewogen so vor, sagen wir mal, vor 5 Jahren? Ich sag mal, da habe ich gewogen so um die 90 Kilo. Ja, okay. Ist auch schon kräftig, aber kann man ja noch mit leben. Kann man mit leben, ja. Obwohl, aber das war für dich da auch schon zu viel? An für sich, ja, es ging. Also, ich sag mal, ich bin in der Beziehung gerutscht und da hatte ich 85 Kilo. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch mein Coming-out vor 17 Jahren. Bin dann so in die Szene gerutscht und da sieht man also wirklich ja immer nur schlanke Typen hinten und vorne. Also einer schlanker als der andere. Ja, und da habe ich natürlich auch immer mitgehalten, immer zum Sport und so weiter. Ja, dann kam endlich die glückliche Beziehung und dann so peu à peu rutschte ich also wieder in diesen alten Trott und wurde immer dicker. Wenn du jetzt so, um sich das mal begreiflich zu machen, wenn du jetzt ein Jahr mal nimmst, im letzten Jahr, wie viel hast du im letzten Jahr zugelegt? 30 Kilo. 30 Kilo? 30 Kilo. Boah, das ist natürlich heftig. Ja. 30 Kilometer. Wie sieht denn dein Essverhalten aus? Du musst ja ordentlich reinschaufeln, oder? Ja, das ist. Ich gehe zur Arbeit und. Was arbeitest du? Ich bin im Einzelhandel tätig. Also, das heißt, du bist viel auf Beinen oder sitzt du? Nein, ich stehe auf den Beinen. Du stehst hier auf dem Bein, ja. Und das macht sich also auch schon bemerkbar. Mir tut der Rücken weh, die Schulter tut weh. Aber du isst sehr viel und ungesund. Sehr ungesund, ja. Das heißt, ich kann mich am Tag über ganz schön zurückhalten. Aber abends haust du dir den Bauch voll. So wie wenn heute. Du abends nach Hause kommst. Mhm. So wie heute. Fritten, Mayonnaise, Pizza. Pizza. Wurst, Soßen. Nur fettiges Zeug, ja. Mhm. So. Und es geht ganz schnell. Ich sag mal eine halbe Stunde. Also ich habe heute in einer halben Stunde eine Pizza und ein Nudelgericht, 2-3 Pizzabrötchen, 2 Liter Cola. Ja. Allerdings light, aber es bringt wohl nicht viel, aber. Ja, das bringt auch nicht viel. Es ist, also ich habe eine Kurzatmigkeit und. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Stefan, Problem erkannt. Ja. Und schon eine ganze Weile erkannt. Warum tut er nichts dagegen? Ja, richtig. Also sage ich mir also jeden Tag sage ich mir, ist ein neuer Anfang, aber es funktioniert nicht. Ich rutsche immer wieder rein. Also das ist ganz kauf doch ganz einfach nicht diese Sachen ein, diese fettigen, ekligen Sachen. Ja. Kauf dir Obst ein und harmlose Sachen. Ja, ich meine, ich weiß, wie es funktioniert. Ja, da muss ich ja keine Vorträge halten. Nee, das nicht, aber irgendwie, also ich weiß nicht, was ich tun soll, ob ich mich psychologisch beraten lassen soll. Weißt du, Stefan, ja, es kann natürlich sein, auch wenn man zu starken Übergewichten neigt, dass es eine komplizierte und komplexe psychische Ursache hat. Mhm. So. Das ist auch sehr schwer, immer von außen so schnell zu beurteilen. Aber es hat auch verdammt viel mit Disziplin zu tun. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die extremst übergewichtig waren. Mhm. Die mich so beeindruckt haben, weil die sagten, irgendwann ging bei uns das Licht oben an. Und die haben kapiert, was sie da mit ihrem Körper auch anstellen. Mhm. Und die haben dann wirklich von heute auf morgen entschieden, so, jetzt mache ich dieses und dieses und dieses und dieses. Und nach einem Jahr waren das fast schlanke Leute. Mhm. Ja, ich meine, ich habe es ja auch schon mal geschafft. Nur, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe, also nach der Beendung der Beziehung. Also, ich denke mir, ein neuer Anfang, aber genau im Gegenteil. Ne? Also Frustessen, ne? Frustessen. Mhm. Bist du zufrieden in deinem Beruf? Mhm. An für sich schon. Das schon, das ist ja schon mal wichtig. Schon. Nur es kam ein Firmenwechsel dazu plötzlich. Ich weiß nicht, ob das ein. Stresst auch, klar. Mhm. Ja, okay, dann der Auszug nach der Beendung der Beziehung. Wann wurde die Beziehung beendet? 2003. Ja. Mhm. Dann der Auszug, dann die neue Firma. Treibst du denn auch keinen Sport mehr? Gar nicht mehr. Gar nicht. An für sich mal sehr sportlich. Ja. Du kommst also abends nach Hause? Bitte? Du kommst also abends nach Hause, setzt dich aufs Sofa, schaltest den Fernseher an und haust dir die Wampe voll. Richtig. Genau. Ja, so geht's nicht. Nee. So geht's nicht. Da kann dir das auch kein Arzt und kein Psychologe helfen. Da musst du selbst erstmal eine Richtschnur finden. Ja. Wie gesagt, ich will nicht zu leichtfertig urteilen. Ich weiß nicht, was vielleicht da im Tiefen noch rumort, wo man vielleicht dann auch professionelle Hilfe braucht. Das musst du so einschätzen. Ja. Schaden kann es auf keinen Fall, sich vielleicht eine Weile mal eine professionelle Hilfe zu suchen. Letztendlich wird aber auch die professionelle Hilfe dir sagen, pass auf, sie müssen so und so machen. Das Nicht-Essen haben sie zu verantworten. Ich kann sie nicht zwingen, nicht zu essen. Ja, also man hört also immer nur von vielen Frauen, also die ein Gewichtsproblem haben, sei es, dass sie abnehmen oder auch zunehmen. Also, ich sag mal, auch von Männern auch. Dabei. Ich war ganz erstaunt, dass ich also schon der zweite Mann heute bin. Ja, es gibt schon sehr viele übergewichtige Männer, auch für die das auch ein großes Problem ist. Ein sehr großes Problem ist. Abgesehen davon, du bist jetzt 43 Jahre alt. Das ist ein tolles Alter. Mhm. Aber du spielst natürlich auch im höchsten Maße mit deiner Gesundheit. Ja. Das muss ich auch alles gar nicht erklären. Weißt du auch? Ja. Herz, Kreislauf, Gelenke, alles. Ja, ich merk's ja schon, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. So, was machen wir jetzt? Werde ich mal versuchen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Ja, aber das darf nicht nur so ein frommer Wunsch bleiben. Mhm. Da muss man schon hart damit. Am besten gehst du jetzt gleich zum Kühlschrank und schmeißt alles weg, was auch nur ansatzweise fettig und süß ist. Ja, komischerweise, er ist schon leer. Der ist schon leer, der ist schon leer. Gut, leer dann. Und so, dann fängst du morgen damit an, dass du nur Salate kaufst und Obst und Vollkornbrot und was. Der Anruf genügt, ne? Es gibt die Pizzastation und wie soll das? Ja, ist klar. Mhm. Ich würde dir gerne aber auch nochmal, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Stefan. Ja. Das kann ja nicht schaden und ja, vielleicht hat die Simone noch doch noch einen anderen Ansatzpunkt, dass du vielleicht die eine oder andere Beratung noch auch noch aufsuchst und das dann richtig angehst bei dir. Prima, mach ich, gerne. So, toi toi toi, Stefan. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und unser Thema morgen heißt Verführt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von anderen zu was auch immer schon mal verführt worden sind. Zu schlimmen Sachen, einem Verbrechen, zu bizarren Sachen, vielleicht zu einem außergewöhnlichen Sex oder zu irgendwelchen peinlichen Sachen. Und möchte auch sehr gerne mit Leuten reden, die andere Leute schon mal zu irgendetwas verführt haben. Also verführt heißt unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit Ingrid und Ingrid ist 66 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ingrid, schön, dass du da bist. Ja, ich hatte eine Sendung gehört und zwar war es eine Frau, die ihren Lebenspartner in der Klinik hatte oder in der Kurzzeit oder in der Reha und der sollte jetzt aus dem Krankenhaus kommen und der hatte Essstörungen und sie hatte Angst, dass sie das nicht schaffen wird, mit ihm zu pflegen. Und wollte unsicher. Und ich wollte ihr eigentlich nur Mut machen, es doch zu versuchen, ihren Partner, wenn sie ihn liebt, nach Hause zu nehmen. Also, da muss man nochmal klarstellen, das war nicht nur eine Essstörung, sondern der Partner hatte Hirnblutung. Der war sehr schwer erkrankt, der hat eine Magensonde gelegt bekommen. Richtig, eine PEG. Genau. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Das ist eine Schluckstörung mhm. und Essstörung. Er mhm. kann also nicht mehr schlucken mhm. und hat da Schwierigkeiten. Mhm. Und ich habe einen Schwager und den habe ich, also vor 4 Jahren habe ich den zu mir genommen. Mhm. Der hat da auch Hirnblutung, mhm. Kann nicht richtig laufen, kann nicht richtig sprechen, hat Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, kann also nicht schreiben und hat eine Magensonde bekommen und hat erst seine Nahrung über die Päcke bekommen. Und mit viel Training, mit Lokopäden und... Also er hat die Nahrung über die Sonde bekommen. Er hat die Nahrung über die Sonde bekommen mhm. und hat über mit Training und mit meiner Hilfe kann er jetzt wieder essen. Mhm. Er kann also wieder kauen. Aber er muss die PEC weiter behalten, weil er die Menge an Flüssigkeit... Also PEC ist die... Kann. Wir erklären es mal. Die PEC ist diese Magensonde. Nennen wir es einfach Magensonde, ne? PEG nennt er. Genau, ja, dann verstehen die Leute es auch alle. Mhm. Ja, das ist die Magensonde. Mhm. Und über die kriegt er jetzt noch die Flüssigkeit. Ja. Sag mal, jetzt muss ich mal. Das ist dein Schwager, den du pflegst. Das ist mein Schwager, ja. Seit vielen Jahren jetzt schon. Ja. Ja. Bist du auch noch verheiratet? Hast du Nein, das Nein. ist mein Schwager ist der Bruder von meinem verstorbenen Mann. Der ist vor 27 Jahren gestorben. Ah ja. Und ihr beide habt so ein gutes Verhältnis, dass du diese schwere Arbeit dann auf dich genommen hast. Ja, er hat ja. Er hat mir sehr viel damals geholfen. Er hat mir auch geholfen, als meine Tochter ermordet wurde. Er war also auch immer für mich da. Deine Tochter ist ermordet worden? Ja. Wann? 2000. Was war das für ein... Ja, das zu dem Thema wollte ich früher mal was sagen. Und zwar ist er schizophren, was wir nicht wussten. Wer? Er war nur durch Zufall in unserer Wohnung, weil es ihm nicht gut ging. Wer ist schizophren? Wer war schizophren? Der Mörder von meiner Täter. Tochter. Und dadurch wurde auch keine Gerichtsverhandlung gemacht, sondern er ist eben krank. Kannte deine Tochter ihn? Wie bitte? Kannte denn deine Tochter ihn? Ja, na, sie waren befreundet, mhm. aber eben nur kurz befreundet. Und er war durch Zufall bei uns, weil es ihm nicht gut ging. Mhm. Und wenn es jemand nicht gut geht, schickt man den ja nicht alleine nach Hause, sondern mhm. sagt, gut, bleib hier. Mhm. Und sie wollte sich wohl gar nicht so fest mit ihm binden und hat ihm das vielleicht gesagt und ja. Da hat er sie ermordet? Ja. Wie alt war deine Tochter? 35. Wo hat er sie ermordet? Hier in meiner Wohnung. In deiner Wohnung? War ja, wir haben mit meiner Tochter zusammen gelebt. Du warst aber nicht anwesend? Ich war nicht anwesend. Ich bin morgens zum Dienst gegangen und dann kam mittags die Polizei und hat mir dann gesagt, es ist was Fürchterliches passiert. Sie hat also meine Tochter ermordet und hat dann unsere Wohnung angezündet. Ach du Liebe. Wie hat er deine Tochter ermordet? Verstochen, höchstwahrscheinlich erst erwürgt. Ich habe den Bericht noch nicht gelesen, das schaffe ich bis heute noch nicht. Und er hat die Wohnung angezündet. Mein Gott, was für ein unfassbarer Schicksalsschlag für dich. Ja, aber trotzdem kommt man immer wieder raus. Das war jetzt schon im Jahre 2000? 2000. 2000 war das? Ja. Mein Gott. Und 2003 ist es mit meinem Schwager passiert. Und in dieser sehr schweren Zeit für dich hat dein Schwager damals zu dir gestanden, hat dir geholfen? Ja, der hat mir sehr viel geholfen. Hatte dein Schwager auch noch eine Frau? Oder? Nein, der war nie verheiratet. Der war nie verheiratet. Mhm. Das heißt, er hat dir da so geholfen und hast du gesagt, jetzt helfe ich ihm, weil er so für mich da war. Das finde ich selbstverständlich. Mhm, ja. Und deswegen wollte ich der Frau auch Mut machen, wenn sie ihren Partner liebt, dass sie ihn nach Hause holt und ihn nicht in irgendeine Einrichtung steckt. Ich meine, es war der Mann war, glaube ich, erst 55 oder so. Ja, er war noch relativ jung, ja. Ja, da kann man ihn, sie weiß gar nicht, der wird nie wieder rauskommen. Mhm. Weil da in den Heimen ist ja keine Betreuung Nein. in dem Sinne da. Ist die Zuwendung ist natürlich bei weitem nicht so wie... Zuwendung ist nicht da. Naja, man muss sich ja ich muss ja um alles kämpfen. Ich muss ihn Ergotherapeuten für Logopädie, für Physiotherapie. Das muss man, da muss man ständig hinterher sein. Die kommen nicht nach Hause. Wie ist das denn bei deinem Schwager? Muss er immer im Bett liegen oder kann er im Rollstuhl sitzen? Er sitzt im Rollstuhl. Ich gehe mit ihm überall hin. Ich nehme ihn mit ins Theater. Überall, wo es ist. Ich habe mit ihm angefangen wieder mit dem Reiten. Er hat früher geritten. Wie, das kann er? Ja, aber Therapiereiten. Therapiereiten, also, ja, ist klar. Und er ist geistig, ganz fit? Ja, er ist fit, aber er spricht eben wenig. Ja, aber er kann sprechen. Er kann sprechen. Und kriegt alles um sich herum mit? Ja, aber er schaltet oft mal ab, sagen wir so. Nun hatte meine Anruferin ja auch das Problem, was ja auch viele Menschen haben, dass der Kranke ja vielleicht manchmal auch nicht so einfach ist, weil das für die Kranken ja auch ein schlimmer Schock ist, so etwas dann zu haben. Ja. Wie ist es bei deinem Schwager? Hat er sich relativ schnell eingefunden in seine Krankheit? Ja, vielleicht ist es deshalb so, weil er ist an für sich ein sehr ruhiger Bürger. Und er ist mir natürlich in irgendeiner Form auch dankbar. Mhm. Also es gibt bei uns keine Auseinandersetzung. Eher bin ich diejenige, die sagt, komm, mach mal und treibt ihn an. Mhm. Das ist halt, wenn er mal so einen Durchhänger hat und das vielleicht nicht mehr so, ich meine, es ist natürlich auch anstrengend. Aber so richtig... Aber so richtig schlechte Stimmung und Spannungen oder dass er dich schlecht behandelt oder dich beschimpft, das macht er. Das natürlich, das nicht. Mhm. Das nicht. Er ist dann eben sehr ruhig und so. Hast du denn noch Hilfe durch einen Pflegedienst, der am Tag mal kommt? Das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt einen Pflegedienst. Ich habe erstmal alle Hilfsmittel, die es gibt. Also ein Pflegebett, ich habe einen Rollstuhl, ich habe einen Rollator, ich habe eine Toilettenerhöhung. Mhm. Also alle Hilfsmittel, die es jetzt gibt, habe ich schon. Ich muss mir jetzt nur noch in der Wohnung eine Hand, wie nennt man das? Also so eine Gehhilfe an der Wand anbringen lassen. Ach so, ja. Weil er jetzt zurzeit im Krankenhaus, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, da war er jetzt zurzeit im Krankenhaus. Aber kommt denn jemand einmal am Tag und hilft dir ein bisschen oder machst du es wirklich alles alleine? Nee, ich habe das bisher immer alles alleine gemacht, aber jetzt durch den Bandscheibenvorfall habe ich jetzt jemand organisiert, der also dann kommt und ihn morgens wäscht. Und anzieht. Und kann dein Schwager denn alleine zur Toilette? Nein. Nein, das heißt, da hast du ihm auch immer bei geholfen? Dabei helfe ich, und er ist ja auch inkontinent, ne? Er ist auch inkontinent, Das ist auch, das sind alles Kleinigkeiten. Ja, sagst du, Respekt, das macht auch nicht jeder Ingrid. Das finde ich, nee, das, lass es dir auch mal so gesagt sein, dass das schon toll ist, was du da machst. Das macht nicht jeder. Es ist toll, wenn es Menschen gibt wie dich. Finde ich super. Also ja, aber deswegen, ich wollte eben der Frau sagen, man kriegt ja auch was zurück. Man freut sich ja mit, wenn er jetzt wieder einen Schritt gemacht hat und wenn er jetzt wieder ein bisschen laufen kann und wenn er das wieder ein bisschen macht. Und man merkt auch, wenn er sich freut, dass er ins Theater gegangen ist und sehr Spaß hatte und am Leben eben teilnimmt. Ne? Wir gehen zusammen in die Kirche. Das hat er erst durch mich wieder kennengelernt, aber er macht eben überall mit und ist vor allen Dingen auch in unserer Gemeinde kommt da sehr gut an. Ach, das ist natürlich auch wichtig, wenn man da so eingebunden ist in eine Gemeinschaft oder in eine Gemeinde, ist das natürlich toll. Das ist richtig. Sag mal, du hast gerade noch mal eine Frage zu dem schweren Unglück zu dem Verbrechen im Jahre 2000. Ja. Du hast gesagt, der Mann war schizophren, der Täter, der Mörder. Ja. Und ist entsprechend dann auch nicht verurteilt worden, oder? Der ist nicht verurteilt worden, nein. Auch nicht zu einer Psychiatrie? Er ist in einer forensischen Klinik untergebracht. Ich bin immer noch ganz sprachlos von dem über das Unglück, was du mir gerade geschildert hast. die Tochter ermordet und die Wohnung angesteckt. Also ja. was kann Schlimmeres sein? Ja, weißt du, man plant immer umgekehrt, nicht? Man plant immer für die Kinder, dass man selbst früher geht und das, damit die, deswegen haben wir uns hier die Wohnung gekauft, damit sie mal irgendwann eine Bleibe hat. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Warst du denn nicht? Hat man gesagt, wir ziehen zusammen, ne? Warst du die, ich könnte mir vorstellen, dass man die ersten Wochen oder Monate danach nur im Schockzustand ist, oder? Das ist richtig. Du, ein Jahr lang habe ich funktioniert. Und nach einem Jahr bin ich dann zusammengebrochen. Und dann war ich auch in der Klinik. Auch schon in der so einer Kur. In Bad Dürk haben wir mit einer Psychologin da gearbeitet. Und die hat mal eine Darstellung mit mir gemacht. Und diese Darstellung hat mir also sehr, sehr geholfen. Das kann ich also nur jedem empfehlen. Was ist eine Darstellung? Da werden Personen aufgestellt, die für einmal eine Person, die für mich stand, eine Person, die für meine Tochter stand und eine Person, die für den Mörder stand. Aber diejenigen, die diese Aufgabe bekommen haben, wussten nichts. Die kannten also meinen Fall überhaupt nicht. Und ihre Empfindung, die sie jetzt ausgedrückt haben, die hat mir geholfen. Ja. Also, liebe Ingrid, nochmal Respekt für deine Arbeit und dein Engagement. Ich finde es wirklich ganz toll und dann. Das ist noch etwas wichtig. Man muss dem Täter verzeihen. Wenn man das nicht tut, dann frisst man sich selbst auf. Das heißt, du hast dem Mörder deiner Tochter verziehen. Ich bin nicht Gott. Aber wenn ich, solange ich ihm so einen Hass hatte, hat es mich selbst kaputt gemacht. Ich vergesse es nicht überhaupt. Aber seitdem ich das gemacht habe, geht es mir besser. Das kann man. Liebe Ingrid, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja. Und freue mich auch, dass du die Botschaft gesagt hast, um der Zuschauerin, Anruferin etwas Mut zu machen. Ich hoffe, sie macht. Sie kriegt auch Freude zurück. Ja, ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Und hier ist Daria. Daria ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Daria. Hallo, Domian. Um was geht's bei dir? Beziehungsstress. Also ich habe eine. Die Männer. Ja. Ja, die Männer. Diese Männer. Was ist denn los im Einzelnen? Ich bin in einer Beziehung seit 5 Monaten. Hat aber seit über einem Monat was mit einem anderen laufen. Auch noch? Ja. Also quasi frisch verliebt. 5 Monate gilt ja noch unter frisch verliebt. Ja. Und schon in ein neues Boot eingestiegen. Aha. Parallel dazu. Aber ich kenne die Person schon seit 5 Jahren. Die neue. Ja. Also die neuen. Die neuen. Die alte Beziehung, die 5-monatige. Ja, ist das nicht alt? Ja, ich meine es auch in Anführungszeichen. Ist das schon eine Liebe? Eine große Verliebtheit? Doch. Doch. Von Anfang an schon, ja. Sexmäßig auch alles. Ich habe gekämpft darauf, ja. Wie hart gekämpft? Ja. Du hast also dich lange um diesen Mann bemüht? Ja. Wie lange? Über ein Jahr. Ja. Ja, so. Schon. Sexmäßig auch alles im grünen Bereich? Mit ihm? Nicht so ganz. Nicht so ganz? Ne. Ist das der Grund, weswegen du dir jetzt da den anderen... Ich schon. Was fehlt denn bei dem einen, was du jetzt mit dem neuen gefunden hast? Was macht den Kick aus? Das Betrachten des Frauen. Bitte? Das Betrachten des Frauen. Das Betrachten des was? Der Frauen. Der Frauen? Ja. Wie meinst du das? Wie ich das meine? Ja, nicht nur einfach so dieser schneller Sex, sondern mal mit der Frau zu spielen. Ach so, das heißt du... Frau zu betrachten dabei. Also der, mit dem du jetzt eine Affäre hast, der geht sensibler sexuell mit dir um, geht mehr auf dich ein, ist vielleicht auch zärtlicher. Ja. Und bei dem anderen geht das rapzapp. Rapzapp. Und das war's dann. Schnell zur Sache und das war's. Hast du ihm das gesagt? Hast du ihm das mal gesagt, dass du damit unzufrieden bist? Ja, schon, weil ich sehr offen bin. Ja, und wie reagiert er? Der ändert sich aber nichts. Wie oft hast du jetzt schon Sex mit dem Neuen gehabt? Sehr oft. Sehr oft? Ja. Ich erinnere daran, du kennst ihn erst intim einen Monat erst. So intimer ja, einen Monat. Ja, und wie oft in diesem einen Monat? Das kann man ja noch zählen in einem Monat. Ja. Nämlich? 5-mal die Woche. Ehrlich? Ja. 30 Mal schon? 30 Mal schon fremdgegangen? Ja. Dann stimmt das mit der anderen Beziehung nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber hallo. Zum Beispiel jetzt eine andere Beziehung, mit dem ich 5 Monate zusammen bin, komme ich ja. Ja, sage ich jetzt mal. Einmal. Mhm. Na? Und bei einem anderen ist es mehrmals. Mhm. Also du komm im Sinne, dass du einen Orgasmus kriegst, oder was? Ja, mhm. Ganz genau. Ja. Bist du eine sehr sexuell aktive Frau? Das kann schon sein. Vorher auch? Ja. Aber wir wollen nicht so weit gehen, dich als sexsüchtige Frau zu bezeichnen. Nein, das nicht. Das nicht. Also bist du schon, was Spaß? Ich rede offen über Sex, ja. Du redest offen und hast auch deinen Spaß und ja. Möchtest das auch relativ oft haben. Genau, sag das, was ich denke, bin direkt. Ja. Das, was ich will, und dann passiert. Diese Ein-Monats-Beziehung, die du jetzt erst hast, ist das auch schwingt da auch eine Verliebtheit mit oder ist das nur purer Sex? Ach, am Anfang sollte es purer Sex sein. Mhm. So, er ist aber verheiratet, mhm. Hat auch Kinder. Ja, und jetzt, das Problem ist, es ist schon mehr als nur purer Sex von beiden Seiten. Also, ich hoffe, dass wir uns beide einig sind, dass das so nicht weitergehen kann. Du kannst keine Beziehung führen und schon 30 Mal in so kurzer Zeit deinem Freund fremdgehen, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Müssen wir gar nicht reden. Ja, klar. Also, wie stehst du für dir selbst da? Also vom Gefühl mäßig finde ich für den einen Monat liegen, ne? Bitte? So, also vom Gefühl mäßig, von Liebe mäßig auch, ne? Mhm. Bin ich für den, mit dem ich jetzt über einen Monat diesen nur Sex habe, ja? Aha. Nur da ich jetzt weiß, dass er verheiratet ist, mhm. Keine Ahnung. Fasst mich das aber irgendwie auch weg. Gegen die Familie. Ja, aber diese andere Beziehung ist doch dann nichts wert, wenn du sagst, dass du keinen guten Sex mit dem hast und du sagst mir, liebesmäßig hängst du jetzt mehr an der Sache, an der einmonatigen Sache schon. Mhm. Was ist denn dann das andere? Das ist doch nichts mehr. Ja, schon. Daria, was reden wir? Aber und wenn du wirklich so Bock auf hast auch auf aber so wenn der eine nicht da ist, dann vermisse ich den anderen. Ja gut, was ist denn das für eine Lebenseinstellung? Ja, dann spiel mit offenen Karten, dann werden die Männer dir schon sagen, wo es lang geht. Der, mit dem du einen Monat erst zusammen bist, weiß der, dass du ja. Der weiß das, aber der andere weiß es natürlich nicht. Nein. So, dann erzähl dem anderen das und der Fall hat sich schon von alleine geregelt. Das schon. Der schmeißt dich im hohen Bogen aus. Auf jeden Fall. Zu Recht auch. Würde ich auch machen. Glaube ich auch. Ja, du würdest es auch machen. Naja. Ja. Ist der Fall eigentlich geklärt? So kann sie. Also, es kann so nicht weitergehen. Mhm. Es kann so nicht weitergehen. Das stimmt. Stell dir mal vor, es ist auch nur eine Frage der Zeit, dass der 5 Monate Mann, dass er irgendwie rauskriegt. Oder? Ah. Hast du noch nicht so drüber nachgedacht? Doch schon. Doch schon. Ja. Aber senke dein Haupt in Scham. Mhm. Also, ich finde, das ist ja gut, das ist ja. Aber will ich nie offen. Nein, ganz im Ernst. Ich finde, dass man so nicht an Beziehungen rangehen kann. Wenn man, ja, wenn man so Spaß an ungewöhnlichem, vielen Sex hat, dann hat man Sexbeziehungen, aber keine feste Beziehung. Und wenn du jetzt sagst, du bist in den verliebt oder der ist verheiratet, okay, das ist dann halt tragisch. Ja, aber die Sache ist, der wollte sich erscheinen lassen. Erstes. Ja. Dann hat sie von mir erfahren, mhm. Die Frau von ihm. Mhm. Ja, und hat ihm eine Entscheidung gegeben, entweder ich oder sie mit den Kindern, weil wenn er sich jetzt für mich entscheidet, ja. Dann sieht er auch die Kinder nicht mehr. Ah, ja. So hat sie den Kuchen, also so eine Entscheidung gegeben. Aber das heißt, dann ist doch schon die Sache klar. Er hat sich dann für die Frau entschieden, oder? Nee, der hat noch gar keine Entscheidung getroffen. Noch keine Entscheidung getroffen? Nee. Mhm. Er hat mit mir darüber offen gesprochen auch, ne? Der hat mir von Anfang an gesagt, auch wo die das erfahren hat von mir. Also. Weißt du, ich finde diese Geschichte, wie der mit seiner Frau und was die, das ist völlig, finde ich, also erstmal zweitrangig. Ich finde erstrangig, wie du dich ordentlich verhältst. Mhm. Und du verhältst dich nicht ordentlich im Moment. Ja, ich weiß es. Einerseits. Ich finde, man sollte ja selbst immer auf sein eigenes Verhalten stolz sein. Und das kannst du nicht, was du da machst. Ah, das ist das Problem. Da würdest du, wenn dir das ein anderer erzählen würde, dann würdest du sehr die Nase rümpfen. Und würdest sagen, so kann man es nicht machen. Ja. Vielleicht mache ich das ja auch andersrum, weil mir ist das früher mal passiert. Ist jetzt kein Grund, ja, kein Grund. Wenn man unrechtmäßig behandelt wurde, ist das noch keine Begründung dafür, dass man selbst sich schlecht verhält. Ja, man reichtet sich eigentlich dann nur noch mehr rein. Da ja, alles ist gesagt, finde ich. Alles gut. Wünsche ich dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Okay, ciao. Thomas ist hier und der Thomas ist, wo ist er denn hier auf der Leitung? Da ist er. Hallo? Ja, Thomas, 34, guten Morgen. Hi. Ja, ich habe ein klitzekleines Problem. Erzähl. Und zwar, ich wurde in meiner letzten Beziehung handgreiflich gegenüber meiner Partnerin. Mhm. Wie lange warst du mit der Partnerin zusammen? 2 Jahre. Und die Partnerin ist jetzt nicht mehr deine Partnerin? Nein. Wir haben uns jetzt beim letzten Streit, wo es auch wieder so eskaliert ist, getrennt. Ja, wie oft bist du denn handgreiflich geworden? 2-mal. Und wie heftig? Ja, so, dass ich ihr auch mit der blanken Hand so ins Gesicht gehauen habe. Mhm. Aber auch nur, es soll keine Ausrede sein, es war einfach, sag ich mal, wir haben uns über ein Gerücht gestritten und dann es spielt auch Alkohol eine Rolle. Mhm. Und da wollte ich einfach, dass das Gespräch dann irgendwann endet. Da habe ich dann einfach den Schlusspunkt dann gezogen, dass ich ihr dann einfach ins Gesicht geschlagen habe. War sie verletzt? Na, was heißt verletzen? Na gut, sie ist halt eine zierliche Frau. Was heißt zierlich? Ja, gut, ich bin ein kräftiger Mann. Ja. Eine gute Ohrfeige hinterlässt schon mal einen kleinen blauen Fleck. Also nicht so, dass die Frau sehen konnte. Die Frau flog auf die Erde? Nein, das nicht. Aber es hat schon wehgetan. Und danach hat sie sich danach von dir getrennt? Wir haben uns beide getrennt. Was heißt? Wir haben damals gesagt, beim ersten Mal, als es mal passiert ist, wo mir das erste Mal die Hand ausgerutscht ist, nochmal und dann trennen wir uns. Mhm. Das war dann, ja, und ich wusste das ja, dass es dann so kommt und in dem Moment, ja gut, ich habe nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich hatte mich auch in dem Moment auch nicht im Griff, ganz ehrlich. Mhm. Das heißt, es wieder so eskaliert, dann wurde wieder auf dem Thema herumgeritten und ja. Ja, das heißt, heute, von der heutigen Warte aus, bereust du das? Ich bereue das seit einer Woche. Ich denke tagsüber drüber nach, wenn ich auf der Arbeit bin. Abends kann ich nicht schlafen. Mhm. Hast du früher in anderen Beziehungen auch schon mal sowas gemacht? Nein. Nee. Bist du ein Typ, der bei Streitigkeiten unter Männern auch eher mal zuschlägt? Ja, schneller, ja. Mhm. Also da ist, bei Männern ist die Hemmschwelle, sag ich ja, noch geringer. Das ist so. Ja, aber ist ja auch bescheuert. Ja, ne? Vielleicht. Die Konflikte so zu lösen. Ja, das heißt bescheuert, das ist keine Lösung, aber in dem Moment ist das so, ich habe dann auch keinen Bock mehr dann darüber zu reden. Also ich sage jetzt gegenüber Männern. Mhm. Wenn wir in der Kneipe sitzen und dann gibt ein Wort das nächste und dann wieder, dann schaukelt sich das so rapide hoch. Ja, ist ein ziemliches Assi-Verhalten, ne? Ja, das ja, hoffe ich. Muss man so sagen. Die meisten Konflikte. Nee, stolz bin ich darauf nicht. Das heißt, was heißt Assi-Verhalten? Ja. Ich sag mal nur, finde ich schon. Ja, das ist doch ein gutes Recht, dass du das so findest. Aber, ja. Sag mal, im Grunde genommen, stolz bin ich darauf nicht. Ich habe nur, einfach nur die Angst, dass ich mich einfach nicht im Griff habe. Mhm, verstehe. Das heißt, für die nächsten Beziehungen hast du Angst, dass es wieder passieren könnte? Natürlich. Ja. Und das heißt, da ist ein grundsätzliches Aggressionspotenzial. Das, bei den Männern ist es noch eher draußen, bei der Frau passiert es auch ab und zu. Ja, darum habe ich auch irgendwie, ist ja nicht so, dass ich jetzt man lernt ja laufend irgendwelche Leute kennen, mhm. auch Frauen, und dann ist man so, weiß ich nicht, so reserviert. Mhm. Man ist ja nicht so offen und sagt so, ja gut, und ich finde die auch ganz nett und hin und her. Mhm. Guckt man schon die Sachen ganz anders an. Man hat eher also, ich muss ja mal sagen, was ich schon gut finde, ist deine jetzige Haltung dazu, dass du immerhin hier anrufst, du thematisierst es und du sagst, ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst vor mir selbst. Das finde ich schon mal einen Fortschritt, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ich habe einfach nur Angst, dass ich dann irgendwann eine Grenze überschreite, ich nenne das mal eine Grenze, ja. Die ich selber dann nicht, die ich verstehe. Persönlich nicht einschätzen kann. Ich meine Fortschritt in dem Sinn, dass das ein erster Schritt ist, sich zu verändern. Und das finde ich erstmal gut. Ich glaube, Thomas, dass du das kriegst du nur mit Hilfe eines Psychologen im Griff. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich muss ja echt sagen, ich habe mir ja so heute Abend ja deine Sendung ja die ganze Zeit angehört. Mhm. Auch so jetzt so während der Autofahrt. Ja. Da habe ich gesagt so, okay, ich rufe dich jetzt an. Mhm. Weil ich musste vielleicht mit jemandem sprechen, der gar nichts mit der Sache zu tun hat. Einfach eine außenstehende Person, die, was weiß ich, ja. Der einfach nur zuhört. Also, es gibt in der Psychologie mittlerweile wunderbare Anti-Aggressions-Trainingsprogramme. Und Psychologen, die darauf trainiert sind, sich mit Leuten zu beschäftigen, die so ein Problem haben wie du. Die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. In der Regel, wenn man da einen guten Typ findet, mit dem man arbeitet, ist das sehr erfolgversprechend und sehr effektiv. Ja. Wenn du von dir aus sagen würdest, ich bin bereit, sowas zu machen und das anzugehen, fände ich das eine tolle Sache. Das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, ich habe mir davor auch nie Gedanken drüber gemacht. Auch wenn man sich mal in der Disco mal so geklopft hat, dann war das einfach so eine Disco-Klopperei. Und das war's dann halt. Man hat sich darüber ja nie irgendwie so Gedanken gemacht, so wie geht's dem anderen. Ja, aber genau, das ist der Punkt, ne? Also mir ging's dann gut, sag ich mal. Ich hatte ja kaum was abbekommen, aber vielleicht, der andere hatte vielleicht ein blaues Auge, vielleicht auch ein bisschen mehr, was ich da ja auch nicht wusste. Vielleicht auch ein bisschen mehr und vielleicht kann auch irgendwann mal, schlägst du so zu, dass der andere irgendwie sein Leben lang eine schwere Behinderung von sich trägt. Kann ja sein, je nachdem, wie der Unglück wird. Und das schürt dir meine Angst ja noch mehr. Eben. Dann das so eskaliert, dass man, ich sag mal, dass man sich so hochschraubt, dass man dann sagt so, ich schalte dann einfach ab und dann ist es passiert und man merkt das in dem Moment ja gar nicht. Hast du denn die Hoffnung, dass, nehmen wir mal an, du würdest etwas unternehmen, dass du zu deiner Freundin wieder zurück kannst oder ist das vorbei? Ich möchte da gar nicht zurück, weil ich habe da so ein schlechtes Gewissen, dieser Frau dann unter die Augen zu treten, weil ich kann es ja nicht ungeschehen machen, ich kann es auch nicht vergessen. Verstehe. Und dann zu sagen, so bitte verzeihen mir, das wäre, glaube ich, eine Tat, die passt da nicht rein. Das würde ich ihr nicht zumuten wollen. Ja, weil also, ich denke mal, da ist, was heißt ich denke, ich weiß, dass ich da in dem Punkt so viel an Vertrauen kaputt gemacht habe, dass ich da nicht selber hingehen möchte. So Thomas, ich finde, also die einzige Möglichkeit ist, dass du das professionell bearbeitest mit einem Therapeuten zusammen. Ja. Ich würde dir gerne eine Beratung kurz noch anbieten durch meine Psychologin, wie man das macht, wo man das macht und so weiter. Okay. Das heißt, du musst auflegen und wir rufen dich, ich weiß nicht, ob wir dich sofort anrufen, aber im Laufe der nächsten 20 Minuten auf jeden Fall. Okay. Ja? Ja, klar. Alles Gute wünsche ich dir und viel Erfolg. Ja, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Axel Dullmann und Stefan Reitershagen. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Verführt. Ich möchte ja mit Leuten reden, die schon verführt worden sind, zu was auch immer, zu schlimmen Sachen oder zu schrägen Sachen, abgefahrenen Sachen. Oder die andere verführt haben zu schlimmen Sachen, abgefahrenen Sachen, schrägen Sachen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen, wie immer, unter unserer bekannten Nummer, Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte immer und unbedingt eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und die Mail nicht zu lang formulieren. Dann können die Mitarbeiter, die Kollegen rascher arbeiten. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht und freue mich und bin gespannt auf morgen. Macht's gut, bis dann, tschüss.